Laut der südkoreanischen Internetzeitung Minjung-Uisori traten die Anhänger des Wonbuddhismus am 27. April auf den Gwanghwamun-Platz in Seoul in einen unbefristeten Sitzstreik gegen die Stationierung des amerikanischen Raketenabwehrsystems THAAD und für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel und forderten am 29. April die Bewohner von Songju und Gimson im Bezirk Nordgyeongsang und die Bürger der Stadt Seoul den Abzug der THAAD-Ausrüstungen. Die Teilnehmer der Protestaktionen demonstrierten vom Pavillon Bosin in Jongno bis zur amerikanischen Botschaft und riefen dabei die Losungen wie Weg mit dem Friedensstörer THAAD. Am gleichen Tag gab es auf dem Gwanghwamun-Platz die 10-Millionen-Mann-Friedensaktion gegen Krieg und THAAD, deren Veranstalter das außerordentliche Maßnahmekomitee für den Schutz der heiligen Städte des Wonbuddhismus Songju war.